Städter aus die gottlosen Jahre von Alfred Wolfenstein, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Städter, dicht wie Löcher eines Siebes stehen, Fenster beieinander, drängend fassen, Häuser sich so dicht an, dass die Straßen grau geschwollen wie Gewürgte sehen. Ineinander, dicht hineingehakt, sitzen in den Trams die zwei Fassaden, Leute, ihre nahen Blicke baden, ineinander, ohne Scheu befragt. Unsere Wände sind so dünn wie Haut, dass ein jeder teilnimmt, wenn ich weine. Unser Flüstern, Denken, wird Gekröhle, und wie still in dick verschlossener Höhle, ganz unangerührt und ungeschaut, steht ein jeder fern und fühlt alleine. Ende von Städter.